Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Schädigen sie unsere Gesundheit oder nicht? Ältere Diesel dürfen in einigen Städten inzwischen auf einigen Straßen nicht mehr fahren, weil dort mehr Feinstaub, mehr Stickstoffdioxid in der Luft gemessen wurde, als Grenzwerte zulassen. Aber diese Grenzwerte seien falsch. Das jedenfalls haben rund 100 Lungenärzte erklärt und beklagen eine einseitige Interpretation der Daten. Sie fordern ein Aussetzen der aktuellen Regelungen. Was ist davon zu halten? Ein Kommentar von André Zanto. Bei diesem Thema bin ich befangen. Das muss ich vorneweg sagen. Abgasbelastungen in der Luft sind für mich kein abstraktes Thema. Ich bin in der DDR groß geworden und neben meiner Kita, da stand direkt ein Werk, das Leder verarbeitet hat und viele Schadstoffe in die Luft gepustet hat. Tag ein, Tag aus. Ich bekam Asthma und musste regelmäßig zum Arzt. Dort saß ich an einer Maschine und inhalierte. Jahrelang. Dann kam die Wende. Das Werk machte zu und die Krankheit ging weg. Viele andere Kinder in meiner Kita hatten kein Asthma. Sie haben neben dem Werk gespielt und sind bis heute völlig gesund. Aber die Wahrscheinlichkeit zu erkranken war eben, so denke ich zumindest, im Schatten dieser Abgasfabrik höher als ohne sie. Und genau darum geht es auch bei der neuen Diskussion um alte Dieselautos. Ausgelöst von rund 100 Lungenärzten rund um Dieter Köhler. Sie sagen, sie hätten in ihren Praxen noch nie Patienten gehabt, die an Feinstaub oder Stickstoffdioxid gestorben seien. Das ist mit Sicherheit korrekt. Denn einen Grund zu diagnostizieren, wo der Lungenkrebs herkommt, ist nicht möglich. Wie soll das gehen? Es gibt immer viele Gründe und am Ende des Lebens werde auch ich nicht sagen können, das Lederwerk hat mich 3 Jahre gekostet. Wir leben in keinem Labor, wo wir alle Umwelteinflüsse, die auf uns einwirken, ein Leben lang messen. Und wir haben auch keine gleiche Kontrollgruppe, der wir Stickstoffdioxid zuführen und nach 20 Jahren messen, welchen Unterschied es gibt. Das wäre ein wissenschaftlich korrekter Versuch, den es nicht gibt. Und so bleibt nur das Berechnen und Schätzen von Wahrscheinlichkeiten, wie Gifte auf uns einwirken. Nehmen wir zum Beispiel den Kettenraucher Helmut Schmidt. Hätte der 100 Jahre geschafft ohne die Zigaretten? Wir wissen es nicht. Aber die Wahrscheinlichkeit, als starker Raucher an Lungenkrebs zu erkranken, ist höher als ohne Kippen. Nur wo legen wir jetzt die Grenze fest? Wo sagen wir, hier ist ein Schadstoffwert erreicht, das können wir uns nicht mehr zumuten? Bei den Dieselautos und der Stickstoffdioxidbelastung liegt er bei 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Und zwar schon sehr lange, seit 2010. Und wer auf die jährlichen Statistiken schaut, der sieht, der Stickstoffdioxidausstoß in Deutschland sinkt immer weiter. Nur einige Großstädte liegen noch über dem Grenzwert, weil dort viele alte Dieselautos auf einem Haufen sind und die sind nun mal der Hauptverursacher. Aber ihre Zahl sinkt und so werden die Grenzwerte sicher in wenigen Jahren auch in den Großstädten eingehalten. Dann können wir sagen, der Grenzwert war erfolgreich. Ein Grenzwert, der eine politische Steuerungsfunktion hat, auf den sich gewählte Abgeordnete im Europaparlament und in den nationalen Parlamenten geeinigt haben. Ein Grenzwert, den nun Gerichte zum Schutz der Gesundheit durchsetzen. Und ein Grenzwert, der auf Empfehlungen von Wissenschaftlern aus der Weltgesundheitsorganisation fußt. Toxikologen, die abschätzen und statistische Wahrscheinlichkeiten berechnen, ab welchem Wert es für alle Menschen nicht mehr kritisch wird. Das bedeutet, ab welchem Wert Kinder, Kranke und Alte mit hoher Wahrscheinlichkeit kein Gesundheitsrisiko erleiden, wenn sie regelmäßig Dieselabgasen ausgesetzt sind. Das mag vielen kerngesunden 40-jährigen Dieselfahrern übervorsichtig vorkommen, aber um sie geht es nicht. Es geht um gefährdete Menschen. Es geht um das Vorsorgeprinzip und nicht die Frage, ab wann fallen die Menschen tot um in den Innenstädten. Und wenn jetzt 100 Lungenärzte aus Deutschland, die nicht mal 10% aller Lungenärzte des Landes ausmachen, sich auf diesem für sie fachfremden Feld der Toxikologie äußern, in einem zweiseitigen Papier ohne eine eigene Studie, grenzt das für mich an Irreführung.